Ja, Alter, ne? Was los? Ey, will ich dich nicht hätte, Alter. Was denn? Hätte ich einen anderen. Meinst du? Wisst ihr, was ich an dir richtig gut finde? Was denn? Nischt. Alter, wenn ich du wäre, ne? Was denn? Ja, wär ich über ich. Ach so. Wisst ihr, was jetzt richtig geil ist? Warten. Ich. Danke für das Gespräch. Bitte.